So schmiegen sich und ranken, Frühling selig, still und mild. Meine Tag und Nacht gedanken, o mein trautes Liebesbild. Meine Tag trautes Liebesbild. Ich muss zu dir, ich muss es selbst dir sagen, du bist mein Frühling, du nur mir. In diesen lichten Tagen ich will die Rosen nicht mehr sehen, nicht mehr die grünen Blätter, ich will nicht mehr zu Falle gehen, nach Duft und Klang und Schatten. Ich will nicht mehr der Lüfte Zug, nicht mehr der Welt. Menschen quälen, Fels und Berg. mir wie ein Traum. Wie ein Traum. Unsere Vögel in den Wipfeln, ihr Gesellen dort im Tal, grüßt mir von den Freunden hier.